Plank Bernd präsentiert, für den anspruchsvollen Bernd eine Geschichte, die genauso und nicht anders passiert ist, der heiligen Wahrheit verpflichtet. Teil 1. Bernd, sein Bruder Bernd, arbeitet für die Stadt. Wie wir alle wissen, ist Bernd ein äußerst schlauer Investigativpolizist im Dienste der Allgemeinheit und hat bereits verschiedene XY-Fälle gelöst. Aber was macht Bernd sein Bruder so? Bernd holt seine grenzschutzgrüne Fantasieuniform, den General, aus der Reinigung und geht die Zielpersonenlisten nochmal durch. Fall 1, Familie Burkasser, bling blang, keine Mülltrennung, Stromverbrauch viel zu hoch, Negerkinder machen Probleme im Bus. Adresse weiter unten, dringender Handlungsbedarf. Im Negerviertel dauert es eine Weile, bis Bernd die Wohnung der Burkassers findet. Eigentlich ist Wohnung das falsche Wort, Tierverschlag oder Pferch trifft es besser, es riecht wie im Zoo. Eine Beleidigung für die feine Bernd-Nase. Gedanklich versucht Bernd sich selbst die Frage zu beantworten, warum Neger eigentlich alle so stinkend, und entdeckt endlich die Klingel. Ding dong, dingeling elingeling dong, knarzt es schräg. Es ist 6:10 und die Burkassers schlafen noch. Faules Lumpenpack, sowas gehört sich nicht. Man darf den Neger nicht zu viel Spielraum geben, sonst tanzen diese Burschen einen Ruckzuck auf der Nase herum. Immer noch keine Reaktion. Kontrollbernd klingelt erneut und prüft ein letztes Mal seine Uniform, die allzeit bereite Grenzschutz-Elite-Uniform, zusammengestellt von dem besten Bernd Schneider, den man in hier für Bob Münzen bekommen kann, der Löwenanteil aus feinsten NVA-Beständen, einige Details von Uniformen der SD und als Sahnehäubchen die besten Stiefel der Welt, aus dem Fundus der Sturmabteilung Totenkopf der Waffen-SS. Bei korrekter Pflege könnten die sogar einen Atomkrieg überleben, denkt sich Bernd noch, als nach 10 Minuten sich endlich die Türe öffnet. Ein fröhlicher Negerjunge im ziemlich schmutzigen Superman-Hemdchen öffnet die Tür. Im Hintergrund sieht man eine ziemlich fetten Negerin durch den Flur torkeln. Guten Morgen, Frau Burkasser, bling blang, Doktor. Bernd lauert von der Energieberatung, ich komme wegen der Messung Ihrer Verbrauchswerte. Du nix habe Termin. Doch doch, Sie haben einen Termin. Jetzt, hier und heute, hier das Schreiben der Bundesanstalt für Härte, Kälte und Wertstoffsammlung. Das amtliche Schreiben sieht ziemlich amtlich aus, muss Bernd bewundernd feststellen. Was Sie wolle hier gucke? Gute Frau, ich will gar nicht gucken, ich möchte nur Ihre Verbrauchswerte protokollieren. Darf ich reintreten? Bernd hat ein Ötstrahlenmessgerät und einen Trikorder zur Messung der Gravitonwellen dabei. Nach einer Prüfdauer von etwa 10 Minuten ist der Fall klar. Frau Bling-Blang-Burkasser verbraucht weißen Strom, weißes Wasser und weißes Internet. Ein Unding. Frau Burkasser, der Internetanschluss muss stillgelegt werden, Sie haben Vergleichsvorzeit Monatsraumzeit in der Wahl nahezu 2% des bekannten Internets verbraucht, so geht das nicht weiter. Bernd kassiert die Spielkonsole ein und versiegelt den PC fachmännisch mit Bauschaum. Warum mache Computer kaputt? Wollte die Negerin wissen. Ihre großen feuchten Kuhaugen signalisierten einem Kenner wie Bernd, dass dort im Oberstübchen generell nur auf Sparflamme brannte. Der Rechner ist nicht kaputt, der ist jetzt nur anders, aber nicht schlechter als vorher. So, nächster Punkt. Ihr Stromverbrauch ist deutlich zu hoch, ich muss für die Stadtwerke einen Vorschuss in Höhe von 14,88 € einkassieren. Was? Ich nix haben so viel Negergulden, du nichts dürfe ich nix falsch. Nun beruhigen Sie sich doch mal. Viele Kunden haben ähnliche Probleme wie Sie, Frau Bling Blang, aber wir helfen gerne. Unser Vorschlag, der kleine Mobile Bling Blang könnte entweder a. eine Niere spenden oder b. eine Schauspielerkarriere bei Frau Dr. Epstein beginnen oder c. mitkommen. 10 Minuten später. Nun, da Sie sich nicht entscheiden können, nehmen wir heute zwei kleine Negerkinder mit. Bernd greift sich die schreiende Neger und zerrt diese in den Tiertransporter. Die Nachbarn gucken schon. Bernd greift zum Megafon. Schließen Sie sofort die Fenster. Dies ist eine offizielle Umvolkungskontrolle. Die Sonne scheint. Der schwarze Transporter mit den beiden Organspendern wird langsam ziemlich warm. Es sind aktuell angenehme 44 Grad im Innenraum. Bernd fährt zum Kurt Böller Grill und macht erstmal eine wohlverdiente Pause. Ist das Ihr Transporter da im Halteverbot? Ja, da sind zwar Negerkinder im Käfig, die wollen raus. Gar nicht beachten. Ich arbeite für den Bundeskindertransport in Köln, diese Kreaturen haben mindestens 8-mal am Tag die Klospülung betätigt. 8-mal? Unglaublich. Kapitel 2. Wir stellen ein. Nachdem der Bruder von Bernd, der Beauftragte Ordnung samts Bernd, die anberaumten Sparmaßnahmen im Hause Blingblang exekutiert hatte, fuhr eben dieser Bernd durch die große Stadt auf der Suche nach einem Abnehmer für seine neu erworbenen Negerburschen. Sein Kontakt in Haifa brauchte zurzeit keine Nieren, Dieser beendete das Gespräch mit den Worten: Deine Negernieren sind alle scheiße, hau mal ab damit. Das Tierheim lehnte auch ab und verwies auf mögliche schlechte Presse. Vorbei am Flugfeld, Autobahn, vorbei an den Baumärkten. Wir stellen ein, sagt das Schild, Müllverbrennungsanlage. Bernd also rauf aufs Gelände. Halt beim Wachschutz, Bundesagentur für sinnvollen Wasserverbrauch. Mach mal die Schranke auf. Wieso denn? Ich will zu deinem Chef, zu Vogel. Mach jetzt auf. Passierschein 38b. Bernd füllte alles aus. Zweck der Einreise: Einfuhr nichtsozialistischer Arbeitskräfte aus dem Westsektor, darunter seine Unterschrift. Bernd zerrt die beiden Negerburschen der Frau Blingblang aus der Transportbox. Versehentlich hatte Bernd die Stereoanlage angelassen. Bombe von Motorkopf in Dauerschleife. Die Negerkinder waren merkwürdig still. Wir gehen jetzt gemeinsam zum Chef der Anlage und suchen für euch einen Praktikumsplatz. Vorbei am Empfang, vierte Türe rechts, Büro Dr. Schmalbrand, Leiter der Anlage. Aha, neue Mitarbeiter. Ja, dann herzlich willkommen beim Umweltschutz. Beide Neger wurden eingekleidet, knallorangefarbene Sicherheitsklamotten und Helm. Im Gang zum Müllbunker: Also hier ist euer Einsatzgebiet. Ihr müsst die blauen Plastisachen von den gelben Plastisachen trennen, auch Ukraine-Prinzip genannt. Nan via voilà, bitte heim zu Mama Blingblang. Kurzer Blick auf den Firmentrekorder: Madame Blingblang wurde 2011 abgelehnt. Ihr seid also eigentlich gar nicht hier. Frau Blingblang verbraucht nicht nur zu viel Wasser und Strom, sie hat auch euch kleine Racker vor 8 Jahren ausgeschissen und somit den Verbrauch massiv gesteigert. Unverständnis in den großen Negerkulleaugen. Schröder: Stecken Sie die neuen Mitarbeiter in den Sondermüllbereich 42 für Bauschaumstoffe und Plast. Bernd wechselt den Kanal. Aktenzeichen XY Sondersendung. Haben wir es heute mit einem besonders schweren Fall von Sparstromabrechnungsbetrug zu tun, aber sehen Sie selbst. Öffnet Frau Blingblang-Burkasse einem unbekannten Mann die Türe und dokumentiert ihren Spülwasserverbrauch. Der bis heute unbekannte Mann gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und nimmt, als Frau Blingblang die Abschlagsrechnung in Höhe von 14,88 € nicht bezahlen kann, zwar Negerkinder aus ihrer Rotte mit. Frau Warnknecht Rothmann von der Kriminalpolizei Hohenschönhausen: Was wissen wir bisher über den Täter? Ja, guten Abend, also der mutmaßliche Negerentführer ist zwischen 1,20 Meter und 3,30 Meter groß, männlich, divers oder weiblich, Sturmhauben und NVA-Uniformsträger. Der Unbekannte tauscht gewöhnlich berechtigte Forderungen der Stadtwerke gegen Negerkinder ein, die dann teilweise im Netz oder auch bei interessierten Organempfängern auftauchen. Tiefstart Bernd sieht zufällig die Aktenzeichen XY-Sendung und ruft seinen Bruder an. Freizeichen: Ja, ich bin's, Bernd, du sag mal, hast du die Negerkinder mitgenommen? Du hast doch seit 2008 gar keine Lizenz mehr. Also, spinnst du jetzt oder was? Zwischendrin: Eine übergriffige Verwaltung. Beide Negerbuben freunden sich schnell mit dem Müllkranführer Heinz an. Notiz: Heinz untersuchen wegen möglicher sodomitischer Gelüste auf kulleräugigen Negerbuben. Gabi trifft Bernd und will einige Dinge klären. Bernd Sankte hat erneut Probleme mit dem Getriebe. Solche Koffer halt. Hin und wieder passiert eigentlich nichts im Leben des aktionszentrierten Aktions-Bernd und Bernd fährt einfach mal ins Köttböllerin-Kaufhaus, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Macht ja sonst auch keiner. Bernd fährt also mit seinem 80er-Jahre-Ibiza-braunen Trans-M zum Köttböllerin-Haus, weil Bernds die junge Dame in der Kaufhauskante ein Magazin. Entlang der Autobahn haben sich Klebekinder für ihren Einsatz startklar gemacht. Einige Transparente wurden bereits ausgerollt. Bernd ruft also nicht die Polizei, sondern hält an und holt aus dem Kofferraum den schwedischen Axtstielhöcken, den er letzte Woche im oben genannten Kaufhaus erworben hat. Autobahnpolizei Spandau Süd: Was machen Sie da? Du bist gar nicht von der Autobahnpolizei, du hast ja ein Neidritter-ähnliches Auto. Im Hintergrund steht Klimaklare. Jetzt hör mal genau zu, du kleine blöde narzisstisch gestörte Internetnutte, die Bernds aus dem Internet haben deine Adresse und träumen gerade deine Dildo-Bude aus. Malte aus der 11b kichert: Was gibt's denn da zu lachen? Drei Klebekinder haben sich schon festgeklebt. Bernd guckt sich das an und wartet. Dort stagniert der Verkehr, dann eine Durchsage im Verkehrsfunk: Bitte fahren Sie im Bereich Spandau Süd ganz besonders achtsam. Klebende Kinder auf der Fahrbahn. Ein gelber Transporter hält an, der Fahrer steigt aus und prügelt die klebenden Kinder von der Fahrbahn. Bernd macht ein paar Videos fürs Heimkino. Weit und breit keine uniformierte Polizei. Malte telefoniert hektisch. Ein 7er BMW vom Zoll hält an, vier vermummte Mitarbeiter der Zollfahndung, jeder mit Quarzsandhandschuhen ausgerüstet, steigen aus und fangen an, wortlos auf die demonstrierenden Kinder einzuprügeln. Klima Clara macht Bilder und will sich verpissen. Jede da, komm zurück zur bürgerlichen Drecksau. Verpissen gilt nicht. Clara im Wald hinter der Autobahn. Schlau wie sie ist, hat sie die Gefahr erkannt und geht. So macht sie es immer. Sie schickt die idiotischen Maltes vor und wenn es die Umstände gestatten, inszeniert sie sich als große Klimaheldin. Heute aber nicht. Freunde der Sonne. Die Jungs vom Zoll haben heute schlechte Laune und sie sind im Gelände unglaublich schnell. Clara rennt. Aber sie stolpert, sie weint, der dunkelgrüne Zollmann holt sie ein und zerfetzt ihr dünnes Schickimicki-Hemd. Nun kommen auch die scharfen Hunde vom Zoll. Scharfe, psychotische, auf Mord konditionierte Kampfhunde. Eine Szene wie aus einem Auschwitz-ähnlichen Film. Bernd verfolgt dann die Freitags für Future-Berichterstattung im Netz. Nazi-Hunde verfolgen unsere geliebte Genossin Fräulein Clara. Hubschrauberstaffelnde kommen und landen auf der Autobahn. Der Zollmann zerrt das Clara durchs Gebüsch. Clara schreit laut und verkündet: Ich zeige euch alle an, das ist Völkermord. Ihr seid Verbrecher und so weiter, der übliche Quatsch. Kennt man alles, kann man ignorieren. Irgendwann hat der Zollmann endgültig die Faxen dicker und verpackt das klimaklare Kindergesicht mit reichlich Panzertape. Der Stau wird länger, mehr Leute steigen aus. Ich hab ihre Fahrräder entdeckt, schreit jemand. Der Volkszorn entlädt sich. Klimaklare liegt im Graben, gut fixiert, ihre Kumpels kleben teilweise noch an der Leitplanke. Einige haben Schellen kassiert. Der Zollmann zerrte einen verkohlten Baumstamm aus dem Grünstreifen und wirft ihn in den Graben. Der Stamm knallt auf die Clara. Sie schreit und schreit und schreit. Sie schreit ins Panzertape. Niemand hört sie, niemand interessiert sich für sie. Sie ist weg. Der Stau verschwindet, Pakete werden geliefert. Der Zoll fährt weiter. Die Sonne steht tief. Geschäft wie üblich. Bernd klettert in den Graben. Deine PIN-Nummer. Irgendwas sagt Clara. Kann man nicht verstehen. Bernd drückt Clara einen Stift in die zertretene Hand. Du bist doch bald Ärztin. Warum brüllst du denn so dumm daher? Schreib deine PIN-Nummern auf. Klima Clara gehorcht. Danach prüft Bernd das Geschriebene. Du hast 6 Kreditkarten? Als Studentin? Ich hol mir jetzt deine Kohle ab und dann überlege ich mir, ob du in diesem Graben nicht vielleicht 14 Tage Urlaub machen solltest. Die Sonne ging unter. Geschäft wie üblich. Viele solcher Koffer. Radio an. Auf dem Sender Bernd Brandenburg aktuell hört man, ist die hochbegabte und unglaublich nette und beliebte Klimaaktivistin Clara aus Mitte verschwunden. Szenenwechsel. Ein geheimer Besprechungsraum mit der Nummer 114b im Tiefstaatüberwachungszentrum. Es referiert Dr. Heinrich Lautmann, Fachbereichsleiter Terrorabwehr und Reichskampfhundeführer außer Dienst. 11 Uhr. Wie Sie alle wissen, feiern unsere amerikanischen Freunde demnächst die erfolgreiche Sprengung der World Trade Center durch komische Hintergrundmächte. Nein, Spaß, die Hintermänner sind natürlich dem Weltfinanzjudentum zuzurechnen. Wie unsere Informantin Bärbel soeben mitteilt, wollen die Taliban, Teile der Grünen, die Freitags für Future Kinder und der Geschichtsleistungskurs der Anne-Frank-Schule in Spandau das Bonzelkanzleramt kapern oder irgendwie erobern. Jedenfalls haben wir umfangreiche Planungsunterlagen bei Frau Dr. Gloria Ross gefunden. Er deutet auf einen Mikrofilm. Da, da und da, da steht es. Feministisch-revolutionäre Aktion zur Bekämpfung des globalen Westens, Autor C.R. Was planen Sie denn genau? Also, das Dokument spricht von einer schockartigen Aktion. Angriff der Talibanenden auf die US-Botschaft, dann bunte Kinderkundgebung und Hüpfburg. Taliban und Grüne kollaborieren also? Ja doch. Lesen Sie etwa nicht die NZZ? Die verdammten diese Erde. Also Neger, die Taliban und unterdrückte dicke Mädchen haben im Untergrund eine feministische Armee aufgebaut und wir müssen jetzt die Attentatsplanung unterbinden? Also, wir warten ab, bis sie die Botschaft stürmen, dann gehen wir mit Sieg rein und holen die geheimen Yankee-Code-Bücher und knacken den bisher abgefangenen Funkverkehr. Zurück zum Bernd. Bernd hat nicht nur einen Neidritter-ähnlichen Transam, sondern auch einen Dienstkampfhubschrauber aus russischer Produktion. Bernd also durch den Planungskeller, die Treppe hoch, rein in den Mittwoch 24, liebevoll auch Hirschkü genannt. Zündung zündet und Flug nach Königs Wusterhausen, geheimer Stützpunkt der Überreste der Charisma. Frau Dr. Claudia Ross war, was nur wenige wissen, ziemlich dick und musste regelmäßig zum Fettarzt. Der arbeitet aber für die Bernd-Foundation und der hat dann also einen kleinen, nur 4 Kilo schweren Spezialsender in den Uterus der Zielperson implantiert, ähnlich bei Frau Rebecca L. Transponder ein. Zwar war der Helikopter uralt, aber mit einer künstlichen Intelligenz ausgerüstet, die Bernd für einen nicht unerkläglichen Haufen Bob-Münzen bei seinem alten Kumpel Ackmeyer einrichten ließ. Umgehend war der Sender auf dem Schirm. Eine verführerische Stimme ertönte: Guten Tag, Hauptsturmführer Bernd. Soll ich eine Hellfire-Missile auf das Transponder-Ziel programmieren? Du pass mal auf, deine Anglizismen gewöhne ich dir auch noch ab. Flug über die Stadt. Linienstraße 105 leuchtete Schwachhose als Sekundärziel auf. Wer wohnt in der 105? Wollte Bernd wissen. Fräulein Sarah Al-Kameli, 2001 in Bochum geboren und von einem Ärztepaar adoptiert. Soll ich die Zielperson eliminieren? Schnurrte die Stimme der KI, worauf Bernd nicht reagierte, den Flug fortsetzte und einen kleinen Zwischenhalt bei seiner Lieblingsstanke an der A24 machte. Zweites Kapitel. Die Hubschrauber-KI hatte eine weibliche Stimme, aber noch keinen Namen. Soll ich dich Clara nennen? Die KI überlegte circa 2 Stunden und sagte dann: Du, ich bin's, die Gabby. Gabby ist ein Scheißname für eine KI. 10 Minuten später: Du Bernd? Fragezeichen. Ja, nenn mich doch bitte Aische. Merkwürdigerweise hatte der Hersteller keinen Namen vorgegeben. Der Heli stand also auf der A24. Danke, und Bernd gab Autogramme. Jeder in Berlin kannte Bernd. Niemand weiß, wie er eigentlich ausschaut, denn er trägt immer Stahlhelm mit Maske oder einen hochmodernen Predator-ähnlichen Tarnanzug, der Bernd wie eine wandelnde Schrankwand ausschauen lässt. Gut, das ist schwer vorstellbar, ich sehe es ja ein. Warum haben chinesische Panzer eigentlich Tetris-Klötzchen als Tarnung? Weiß das jemand? Nach 4 Minuten kamen dann auch schon die Leute von der Bild-Zeitung. Bernd, was machen Sie heute? Wozu der Hubschrauber? Also, was ich bisher sagen kann: Wir jagen heute eine talibanistische Langzeitschläferin aus Mitte, die sich bisher erfolgreich als Medizinstudentin getarnt hat. Aber unsere Freunde in den USA wissen es viel besser als wir, weil wir nur kleine minderbemittelte Idioten sind. Ich schweife ab. Jedenfalls wollen wir heute den politischen Führer der islamistisch-feministischen Zellen neutralisieren und dann die Langzeitschäferin einbuchten. Bild: Können wir Ihren Einsatz begleiten, Herr Hauptsturmführer Bernd? Übrigens, Ibims Dimoni von der Bild Brandenburg. So ein Kampfhubschrauber ist schon klasse. Gut, steig ein. Aber nix anfassen, mahnte Bernd. Dazu sollte der geneigte Leser wissen, dass seit einiger Zeit die Bild-Zeitung und Polizei zusammenarbeiten. Gut, das wird nicht öffentlich kommuniziert, aber in Berlin funktioniert diese Zusammenarbeit eigentlich ganz gut. Heute begleitet also die Hauptstadtbild einen Einsatz von Hauptsturmführer Bernd. Immer im Einsatz für Achtsamkeit und Glück. Gut informierte, aufmerksame Bürger hatten es schon lange geahnt. Claudia Ross und die Taliban wollen die Botschaft unserer amerikanischen Freunde sprengen. Bernd steht auf bewährte Z-Technologie aus Osteuropa. Wer ab und zu im Internet die geheime Seite Heliradar Monitor Ingenieur, die aufruft, kann dort mit der Z-Taste den aktuellen Bernd-Standort aufrufen und gucken, was der so treibt. Heute fliegen wir entlang der A24 bis zum Bürgerstützpunkt, um einen Taliban-Treffpunkt zu observieren. Bernd fliegt also im Leise-Modus in 1 Meter Höhe parallel zur Autobahn und versteckt sich hinter dem Intershop und wartet, bis Moret D. und Ali S. ihre Verbindungsperson von den Grünen treffen. Blickt durch die Zielvorrichtung. Links gut erkennbar: Der Transponder, den man mal in die Claudia eingebaut hat. Er leuchtet rot, weil der Plutonium-Akku eine gewisse Wärmestrahlung abgibt. Die Zusammenhänge sind also glasklar. Elektronik, Hydraulik, Treibstoff plus Additiv, Schmierung, Bewaffnung. Bernd und seine Helikae Susi überprüften alle Teilsysteme des MIL Mittwoch 24 und aufmerksame Leser werden aufmerken: Aha, endlich ein Name für die KI. Du Bernd? Ja. Warum malst du den Heli nicht mit einer modernen Klötzchen-Tarnung an, so wie die Schlitzaugen das machen? Gute Frage, Susi KI. Bernd war immer auch ein guter Chef und Kollege. Also, Anruf bei Lackmeyer in der Breslauer Straße, Ecke Röhmplatz. Ich bin's, der Bernd. Kannst du meinen Heli neu anmalen? Ist gut, komm vorbei. Bernd hob ab. Südlich von Eberswalde war der geheime Ausweichstützpunkt B, wo der Bernd seine hochtechnisierte Ausrüstung zusammenbastelt. Marzahn-Mitte, 40 Schuss Sprengsplitter. Die KI bestätigte das neue Ziel und die Munitionsauswahl. Das gelb beleuchtete Logo für die Maschinenkanone signalisierte den Wartemodus. Susi, alle Mobilfunkzellen durchsuchen. Fahndungsliste F09. 2 der üblichen Verdächtigten tauchten auf und wurden vom System mit Rot markiert. Besonders üble Burschen. 8 Meter Kinderfront und Bokasser der Kühlschrank. Dann sind Insekten Marzahn H11. Bernd drückte die Maschine auf 3 Meter Flughöhe und feuerte eine Salve in den Broilergrill. Große Fettbombe grinste und freute sich Bernd. Im Tiefflug ging es weiter durch Marzahn. Plötzlich tauchte vor ihm ein Problem auf. Verdächtiger Dreher BMW mit Kanakenflagge an der Protzantenne, steht im Weg, muss weg. Problemlöser: die fest installierte Heckler Plus Koch 40mm Maschinenkanone, 180 Grad schwenkbar mit 8 Schuss die Sekunde, natürlich vollautomatisch. Die Geschosse, Hohlspitzgeschosse aus spezieller Anfertigung mit dem Codenamen Kanakenknacker. Auf das markierte Ziel feuerfrei, befahl Bernd. Die KI übernahm die Steuerung und der Heli flog nunmehr mit 140 Sachen in 30 cm Höhe. Sobald das programmierte Ziel erkannt wurde, feuerte die HK vollautomatisch mit ihrem 40mm, bis nichts mehr stand. Burkasser: der Kühlschrank war irgendwo in einem Haus oder in einer Tiefgarage verborgen. Anruf bei Burkasser: hier ist Bernd von der Integrationsberatung. Du hast heute schon wieder Drogen verkauft. Woher du haben Nummer? Woher Nummer? Komm aus deinem Loch raus. Los jetzt. Burkasser reagierte nicht. Susi, wir landen. Du steigst auf 200 Meter und sicherst die Gegend. Bernd sprang aus dem Heli raus, bewaffnet mit einer Glock 17 und 4 Handgranaten. Bernd also rein in den Wohnblock. Überall wurde stinkender Fisch und Pansen gekocht. Burkasser musste irgendwo im Keller sein. K.E. Susi flog Marzahn nach einem Suchraster ab und feuerte ab und zu in den Späti, wenn dort verdächtige Personen herumlungerten. Zur falschen Zeit am falschen Ort, wird schon die Richtigen erwischen. Die K.E. war wirklich extrem schlau. Susi bedeutet Sicherheit und Stressinduktion, kann eigenständig, einfache Missionen durchführen und verdächtige Volksschädlinge ausschalten. Selbstverständlich wurde das System Susi von Bedenkenträgern abgelehnt wegen Mimikollateralschäden und so weiter, aber, nach einer Gesetzesänderung war der Einsatz der Susi in Marzahn und in Kreuzberg völlig okay. Nach 5 Minuten hatte Bernd den Burkasser in seiner Drogenhöhle aufgespürt. Komm jetzt raus, Burkasser. Fiktisch. Bernd wollte Burkasser unbedingt einsacken, denn er war der Verbindungsmann zu den Großdallern der Krypte Juden aus der Disco namens Peak Beppel auf dem Kudamm, dazu später mehr. Wir schalten um auf eine Lebensschaltung im elektrischen Juden, Bild TV Berlin. Wir unterbrechen unsere Dokumentation der Nigger als bester Freund des Menschen und berichten direkt aus Marzahn Mitte, wo zurzeit ein Kampfhubschrauber ohne Pilot Jagd auf kleine Negerkinder macht. Der Bildreporter hatte so eine Ahnung und warf eine kleine Negerschaufensterpuppe aus dem Auto raus. Nach 40 Sekunden kam die KI-gesteuerte Kampfmaschine und zerlegte mit einem Feuerstoß die Negerpuppe. Imposante Vorstellung, dachte sich der Bildmärchenerzähler. Bernd wird über jeden Susi-Einsatz immer sofort informiert, dieser war keine Ausnahme. Susi, was ist da oben los? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Negerkind kriminell wird, liegt bei 98,7%. Susi eliminiert den Neger, bevor ein Burkasser-ähnliches Problem überhaupt entsteht. Susi, hör zu, deine Schlussfolgerung ist korrekt, aber du musst jetzt bitte wieder in den Zivilmodus umschalten. Bernd, ja Susi, bist du eine verkackte Bolschewistensau? Nein, aber wir können jetzt nicht alle Negerkinder zusammenhacken. Was sollen die Leute sagen? Die Bürgermeisterin hat sich gemeldet und fragt, warum die KI so unglaublich rassistisch ist. Susi denkt logisch. Künstliche Intelligenz, generell ein schwieriges Thema, denkt sich Bernd und wechselt den Kanal. Arbeitstitel: Generalfeldmarschall von Lauert besucht die Bundeskolonialtruppen in Begleitung von Dr. Kongo Müller, dem Fachbereichsleiter für Negerkunde und Baumwollhandel. Planungsvorschau: warum sind die Neger so frech? Was macht der Russe überhaupt in Afrika? Verkauft der Russe Negerhaut an die Rekkado Negerlederwerker in Treblinka? Darf der das? Kann die angespannte Lage mit Bling-Blang-Spielzeug beruhigt werden? Große Lotterie: ein Neger darf das Bundeswehrdorf besuchen und dort ein kühles Evian mit wenig Kohlensäure angucken. Es wird jedenfalls spannend. Willkommen bei unseren Themenabend Afrika, Teil A1. Afrika. Bing. Die Warnleuchten gehen an. Die Bernflugbereitschaft hat sich für den heutigen Einsatz den Golfström V8 mit extra Tank und Mehrfachmassagesitzen ausgeliehen. Im Vergleich zur Standardvariante ab Werk besitzt die Bernversion allerdings noch einige streng geheime Extras, die das Ganze vorzüglich abrunden. Erstens, eine 20mm Maschinenkanone mit 1200 Schuss der Klasse Explosivsprengsplitte, in Fachkreisen auch als die Allesficker bekannt. Zweitens, zwei Aerosolbomben mit Infrarotlenkfunktion und zu guter Letzt noch das Hochlicht, eine Minibar, zum Bersten gefüllt mit eiskalter Goldkrone. Da soll noch mal jemand behaupten, Bernd wäre kein Feinschmecker und Lebemann. Bernd fliegt dieses Mal ausnahmsweise selbst. Dr. Kongo Müller und Teile des Zerkommandos sind bereits unterwegs und werden in wenigen Stunden in Nuni auf Mali beim Bezirksjäger Bad Dalai in 32 landen, um einfach mal Hallo zu sagen. Bernd rollt also über den Rollweg zum Startpunkt. Anmerkung des Autors. Nein, Bernd wird jetzt kein Fliegerbesatzer Sprechtexten, denn Bernd ist nicht völlig doof. Warten auf die Startfreigabe. Uhrenvergleich, stimmt. Rotation. Die Golfström fliegt sich wie ein kleiner agiler Bomber. Nachdem Bernd die Reiseflughöhe von 55.000 Fuß erreicht hat, schaltet er die Autopilotin ein und gönnt sich einen kleinen Schnick und ein kühles Bier. Ja, auch basierte Bernds wie dieser Bernd dürfen sich mal eine Pause gönnen. Zufälligerweise hatte Babsi Zeit und Lust und begleitet Bernd auf dieser gefährlichen Mission. Du Bernd, sind die gefährlich die Neger da in Afrika? Ach Ewe, die sind total nett. Sie überfliegen Liechtenstein, Rom, das Mittelmeer. Ein Zwischenstopp in Alfuka in Liepen. Bernd ist weltweit als politischer Berater unterwegs und hat in Alfuka eine Verabredung mit dem weltweit wichtigsten Negerlederproduzenten, dem Emir Al-Afrobom Disco. Landung in der Wüste. Die Landebahn war natürlich nirgendwo eingezeichnet, auf keiner Karte der Welt. Mitten in der Wüste hatte der ehemalige Herrscher Muhammad al-Gaddafi einen geheimen unterirdischen Stützpunkt bauen lassen, den nur wenige Leute kannten. Da Bernd exklusives Stasi-Material besaß, wusste er natürlich, wo sich die geheime Basis befinden musste. Landebahn, getarnte Flughafengebäude, Tunnelanlagen, alles hatte die Stasi Ende der 70er Jahre im Auftrag des Revolutionsführers gebaut. Der Golfström rollte noch einige Meter und Bernd öffnete das Kabinenfenster. Emir Al-Afrobom Disco kam persönlich vorbei, um Bernd freundlich zu begrüßen. Habt ihr den Zugangscode? Der Gaddafi-Bunker war versiegelt und ein Schweizer Sicherheitssystem versperrte den Weg. Sprengen ist keine Option, das wusste Bernd. Der unterirdische Komplex war fungierend. Besten war Pioniersarbeit. Hinter einer Gipswand stand ein C64 und ein Floppy-Laufwerk. Zufälle gibt's. Bernd war kurz vorm Abflug mit dem kromnesigen Hollywood-Produzenten A.B. in Spandau verabredet. Er benötigt einige ganz besonders authentischen Negerknochen und Peitschensequenz. Naja, schwierig, aber machbar. Sie fliegen doch ab und zu nach Afrika, nicht wahr? Ja schon, aber nur um Bling-Blang-Spielzeug zu verteilen. Sie wissen schon, die Deutschen und die Dritte Welt. In den USA gibt's keine freiwilligen Neger mehr. Und mir fehlen noch 30 Minuten Auspeitschungsmaterial für meinen Aufklärungsfilm, der natürlich in Wirklichkeit klassische Zugpropaganda ist. Ich frage mal den Emir. Der ist Hobbyfilmer. Der erste Tag in der großen Wüste. Der Golfström V8 parkt unter einem blinklangen Glitzerzelt und wird von 88 Negerkinder, die in den schwarzen Pfoten große weiße Federn halten, mit frischer Luft befächelt. Schneller. Wedelt, was die kleinen Negerarme hergeben, oder ich ziehe euch die Negerbeinchen lang, droht Bernd, und plötzlich scheint alle Müdigkeit verflogen und die faule Band wedelt, was das Zeug hergibt. Dafür, dass Bernd sie überhaupt antreiben muss, gibt es zur Strafe nachher nichts zu trinken. So einfach ist das. Stets modebewusst trägt Bernd heute der Witterung entsprechend seine Klaus Kinski-Tropenuniform. Dazu die Fantasieorden aus Krieg der Imperien 5 mit Bernd in der Hauptnebenrolle als Berater der dominanten Latex-Imperiatrice, die in einem NS-ähnlichen Palast unschuldigen Negerkinder verwurstet, um ihre Orca-Armee mit Protein und Schmackofferts zu versorgen. Die Paletten darüber, unter den Rumpf. Bernd hatte doch tatsächlich 4 Paletten Evian mit wenig Kohlensäure und etwas Erdbeergeschmack beim örtlichen Konsum El Iraki aufgetrieben. Dieser kam tatsächlich wie vereinbart gegen 13 Uhr und stellte die kalten Boxen unter den Rumpf der Golfström. Bernd bastelte ein Kältezelt um den Teil der Maschine, wo Bernd die wichtige Elektronik vermutete. Bernd war nun kein Echspotter, aber Bernd hat immer gute Intuitionen. Fächeln. Schneller. Emir. Deine Neger sollen meiner Golfström frischer und leicht gekühlte Luft zufächeln. Mach was, sonst krepiert mir die teure Elektronik. Die Knechte des Emirs kamen herbeigeeilt und schlugen wie die Berserker auf die faulen Hauptschulversager ein. Huhu aller Awale, mach schnell Lado Neger, brüllten die Beduinen. Beduinen mögen keine Neger. Und fröhlich lachenden Negerkinder wie bei Arte oder auf dem Kirchentag mochten die Beduinen schon gar nicht. Eigentlich basiert diese Ölaugen, dachte Bernd. Der Emir kam vorbei und brachte eine gut gekühlte Flasche Goldkrone mit. Die so Hitze. Senior Bernd, nun schauen Sie sich dieses faule Pack an. Arbeiten die bei euch in Deutschland auch so langsam? Der Emir griff zum Megafon und gab seinen Knüppelknechten einige Anweisungen. Beide Knüppelfachangestellte knüppelten die faulen Hunde um die Wette und die Negerhunde kam tatsächlich in Bewegung. Die Temperatur der Elektronik sank um 2 Grad. Anmerkung des Autors. Gibt's gegen Aufpreis. Temperaturmessung der kritischen Elektronik. Die Telemetrie kommt dann als App aufs Handlich. Alles hochmodern. Was muss, das muss, Bernd saß unter dem Sonnenschirm und genoss die gekühlte Goldkrone. Hölderlin und die Handlich-KI spulte Lyrik ab. Sag deinen Negern, die sollen nicht so laut machen. Ich muss mich konzentrieren. Babsi war in der Golfström geblieben und hat 900 Liter Frischwasser für die Dusche verballert. Jaha, das Wasser haben wir nicht an Bord, aber wir haben natürlich eine Golfström-V8-Duschkabine. Frischwasser muss natürlich eingespeist werden. Das frische klare Wasser kam hinten am Arsch der Maschine wieder raus und zwei zusätzliche EMEA-Mitarbeiter hatten ihre Not dabei, die durstigen Negerkinder vom Abflussrohr wegzuprügeln. Anruf bei Aaron Trompetenschleim an Hollywood. Herr Dr. Trompetenschleim, ich habe Ihnen eben 4 Minuten Videomaterial geschickt. Aha, sehr gut, sagen Sie. Herr Lauert, was machen Sie da in Libyen? Bauen Sie mal wieder ein KZ? Ich finde Ihren jüdischen Humor gar nicht so komisch. Herr Trompetenschleim, ich arbeite hier für den Emir, wir bauen Brunnen für durstige Negerkinder. So so. Tag 1,3. In der Wüste. Anruf des 3. Bezirksjägerregimentes V aus Bundremingen, Bayern. Ja, grüß Gott, Oberst Tretel vom Nachschub her. Spreche ich mit Bernd Lauert? Ja, was ist denn nun schon wieder? Die Kameraden in Mali warten auf Mossezoid-Konverter. Von Kin an Seeliafern? Herr Oberst, wir haben hier einen wirklich sehr wichtigen, entwicklungspolitischen Auftrag zu erfüllen. Wir sind im Auftrag der UNO und der Hermanitrin-Liga in Libyen unterwegs. Aha, das Ersatzteil kommt noch rechtzeitig, keine Sorge. Tag 1,4, der Sandsturm. Der Golfström hat sich im Sandsturm losgerissen und war in eine Düne gerollt. Wir brauchen mindestens 1200 Negerkinder, um den Flieger zurück auf die Startbahn zu schleppen. Bernd saß auf seiner imperialen Veranda, hörte Hölderlin und sah sich gerade auf Arab TV einen alten Kinski-Film an. Sagen Sie Emir, kennen Sie eigentlich den Klaus Kinski? Aber ja doch. Der ist überall in Nordafrika bekannt. Wenn zum Beispiel die Kinder unartig sind, sagen die Eltern, sei jetzt mal artig, sonst kommt der Klaus aus Deutschland und holt dich ab. Bernd ignorierte diese absurde Darstellung der Muselei des Emirs und erwiderte, wie kriegen wir den Bunkereingang auf? Wir brauchen auf alle Fälle das richtige Passwort für die Schweizer Elektronik, aber, ich habe da eine Ahnung, sagte der Musel-Emir und öffnete einen Umschlag, warf einen Blick hinein, der Inhalt, Unterlagen der Stasi HVA, Baupläne der Anlage. Die Blaupausen habe ich durchleuchtet. Es gibt einen Hinweis in Mikroschrift, hier die Vergrößerung. VEB Robotron 1983, Bedienungsanleitung für Sicherungsvorrichtung Komplex G. Achtung, sollte der Hauptzugang zum Komplex G verschüttet oder beschädigt sein, so besteht die Möglichkeit, das System zu umgehen. Hinter 2 cm Beton befindet sich im Eingangsbereich, siehe Zeichnung, ein verborgener Entriegelungsmechanismus. 3 Meter vom Boden, 4 Meter vom Haupteingang entfernt. Bernd nahm einen Hammer und schlug auf die Betonwand. Diese gab nach, der Mörtel fiel herunter und eine Stahlkassette kam zum Vorschein. VRB Robotron 1983. Ausweichmechanismus für die Anlage Komplex G. Bedienanleitung, VRB Glashütte, Sonderproduktion Zündmechanismen 1984. Hinter dieser Wand befinden sich 90 Kilo Semtex. Sie benötigen eine 9 Volt Blockbatterie. Diese legen Sie an und verlassen umgehend den Komplex. Gesagt, getan. Bernd rannte los, vorbei an den neugierigen Negerkindern, die wissen wollten, was der Bernd da trieb. 4 Minuten. Bernd lag hinter der Düne. Plötzlich, eine gewaltige Explosion. Beton und Teile des Inventars flogen durch die Gegend. Der Gaddafi Bunker hatte ein großes Loch. Bernd ging zur Golfström und holte sein G3 und seine Glock. Zurück zum Bunker, mal reingucken, was da wohl verborgen sein mag. Paradeuniformen in Massen, bestimmt 300 Stück oder mehr. Bilder von Gaddafi in Uniform, Gaddafi in Tripolis, und so weiter und so weiter. Bernd sah in die Unterlagen der HVA. Sollten Sie den Notöffnungsmechanismus ausgelöst haben, rechnen Sie unbedingt mit Sprengfallen im Gebäude. Lageplan B. Energieversorgung. Umschlag 2. Aufschrift, Weißer Hirsch, Fachbereich Quantenphysik MVA. Diese Unterlagen sind streng vertraulich gezeichnet. Markus Wolf. Achtung, Teil 5 BF aus 21, Burkassa, der Drogenneger wird in Marzahn aufgespürt und verhaftet. Burkassa, komm da jetzt raus. Burkassa saß im Keller der Karl-Liebknecht-Straße 88b fest und überlegte, wie er denn wohl aus dieser Nummer wieder rauskommen könnte. Hör zu Burkassa, Bernd sprach durchs Megafon, der Bernd Tiefstadt gibt dir einen Rabatt, wenn du gegen Dr. Pölle Penkel aussagst, wir sind nur an deinen Großballern interessiert. Der Wohnblock wurde inzwischen von Bild und Bild am Sonntag, Autobild wegen Bernd sein Transim, und von Bild der Frau wegen Bernds Lot-Ex-Assistentin, belagert. Ein großer Bildhubschrauber schwebte über der Szenerie und eine automatische Sprachsprechstimme wiederholte die Worte: Achtung, Achtung, hier spricht die Bild-Zeitung, verlassen Sie sofort den Wohnblock. Dies ist eine Bildfahndungsmaßnahme. Gefährden Sie nicht Ihre Haustiere oder Kinder, es wird scharf geschossen. Zwei weiße Rollpanzer mit Bildlogo rollten durch Marzahn, Sicherheitsbeamte der Bild überprüften die Bürger und nahmen Personen ohne Bildabo mit nach Hohenschönhausen, wo das Bildverhörzentrum war. Burkesser, auch das Zäpfchen genannt, weil er Drogenzäpfchen mit Goldkrone konsumierte, kam nach 4 Stunden aus dem Keller, Karl-Liebknecht-Straße raus. Alles wurde übertragen, Bilder, die sich ins kollektive Bewusstsein einbrennen. Ein Schuss und Burkesser war tot. Scharfschütze, dachte Bernd, aber wo? Suse die Hubschrauber-KI, überflog die Dächer von Marzahn. Bernd, ich erkenne eine Patronenhülse, halb Zoll auf dem Dach der 102F. Extrapoliere den möglichen Fluchtweg. Natürlich ging das Videomaterial auch über die internationalen Sender. CNN schreibt sinngemäß, Neohand Win East Germany. Innocent Bling Blang nicht geschott dat bei Police Sniper. Die Medien lügen mal wieder wie gedruckt. 10 Minuten später war das Zentralrat mit einer Pressemitteilung am Start. Zentralrat verurteilt Polizeigewalt, armer Neger in Marzahn von Faschopolizei erschossen. 40 Minuten später war Randale in Kreuzberg und Susi sah sich gezwungen, die bolschewistische Antifa massiv mit CS-Gasbombplätz zu bekämpfen. Die Taz schreibt wenige Stunden später, Gaskampfhubschrauber Susi lässt hunderte Soziologiestudenten erblinden, kein CS sondern Lust gegen friedliche Demonstranten eingesetzt. Bernd würde mit einer weiteren Dienstaufsichtsbeschwerde rechnen, war doch der Einsatz von Lust nur in bestimmten Ausnahmefällen genehmigungsfähig. Fazit: Die wichtigsten Drogenhändler der Stadt müssen eine Aussage von Herrn Dr. Burkesser Zäpfchen nicht mehr fürchten. Weitere gefährliche Berlin-Einsätze folgen, sobald Bernd den geheimen Stasi-Wagadafi-Bunker in der Wüste untersucht hat. Die KI Susi hat inzwischen einige hochinteressante Details über die Anlage herausgefunden. Manfred von Adenne war am Bau beteiligt. Wieso und warum? Schalten Sie nächste Woche wieder an, wenn es heißt, Bernd und sein Heli sorgen für Recht und Ordnung.